rumbling through the ether. Take a ride in Aquila. Cost you 30 liras, push your dealer heads to meet her. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. What a way to make a living. Scissors to the ribbon. Throw my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this, cut catalyst, cut. For a revolution. Sunday Service, die zweite Stunde geht. Hier geht's wie immer weiter beim FSK, beim Freien Senderkombinat mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Und die stehen ganz im Zeichen des Reeperbahn-Festivals, welches diesmal stattfindet, 4 Tage lang sogar, sonst hast du immer nur 3. Diesmal haben sie einen Tag dazugepackt und zwar vom Mittwoch, den 17.09. bis Samstag, den 20. September. 4 Tage lang voll mit Musik, über 100 Bands in allen Clubs rum und die Reeperbahn. Und gerade eben hörten wir schon mal die Young Fathers, eine Band aus Edinburgh, Hip-Hop aus Schottland. Ist ja ganz, ganz was Ungewöhnliches, auch hier in diesem Fall auch was ganz, ganz Feines. Die Young Fathers haben Anfang des Jahres mit Dad eine großartige Platte rausgebracht, so ein bisschen zwischen Indie-Nerd-Pop-Tum und Beastie Boys, zumindest in einigen Ansätzen. Und gerade eben war ihr Track Get Up zu hören. Die Band spielt am Mittwoch, den 17.09. im Rahmen des Reeperbahn-Festivals im Moondu. War ich noch nie drin, vielleicht mal eine Chance dort reinzugehen in diesem Laden, auf dem Kiez. Am Donnerstag geht's weiter, da spielen einige Bands, die wir auch schon gehört haben, zum Beispiel Carnival Youth, spielt in der Pokerbar oder auch Blond Redhead, Übel und Gefährlich. Und die nächste Band, die ich auflegen habe für euch, sind East India Youth. Das ist ein junger Herr aus England, der hat Anfang des Jahres sein Debütalbum Totally Strive Forever veröffentlicht. Und daraus hier der Track Dripping Down. Das war East India Youth, nochmal so ein Bandname mit einem Youth im Titel drin. Wie gesagt, ziemlich inflationär das gerade eben. Track He's Dripping Down vom Album Totally Strive Forever. Und den Herrn könnt ihr sehen im Molotow am Donnerstag, den 18.09. im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Ebenfalls am Donnerstag zu Gast aus Brasilien ist ein Singer-Songwriter, Rodrigo Amarante heißt er, spielt im Jazz-Café, das ist da beim Mojo Club. Und von ihm hören wir den Track Nada M. Wow. Rodrigo Amarante, der kommt aus Brasilien und macht schönste Singer-Songwriter-Musik aus seinem neuesten Album Cavale, gerade eben veröffentlicht. Nada M. Wow hieß sein Track gerade eben und ihr könnt ihn live sehen am Donnerstag im Jazz-Café, das ist der 18.09. im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Wird sicherlich ganz spannend, weil solche Musiker ja auch nicht ganz häufig oder nicht sehr häufig hier in unsere Breitengrade kommen, sowas sich da mal anzuschauen. Was ist noch los am Donnerstag? Boys Noize zum Beispiel hat so einen Labelabend im Übel und Gefährlich, wo Boys Noize selbst auflegen wird oder Musik machen wird. Dazu noch Scientist, auch jemand aus seinem Labelstall und noch diverse andere Leute. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Lesung mit Karl Bruckmeier, ein Musikjournalist aus München, der ziemlich gut schreiben kann und der liest im Clubheim St. Pauli. Das geht so gegen 18 Uhr schon los, also nicht immer erst abends losgehen, sondern auch schon hier tagsüber teilweise sich die Veranstaltung anschauen im Reeperbahn Festival. Childhood spielen, hatten wir in der ersten Stunde schon im Programm, im Molotow abends ab 21 Uhr. Und dann habe ich für euch noch Angel Olsen, eine Singer-Songwriterin aus den USA, spielt im Knust. Da geht es so gegen 23 Uhr los von ihrem Album Burn Your Fire von Witness. Erschien auch schon vor einigen Wochen. Hören wir hier den Track High and Wild von Angel Olsen. Musik Das war der Track High and Wild von Angel Olsen. Die Dame spielt am Donnerstag im Knust im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Ebenfalls Donnerstag dabei sind Jens Friebe, der spielt auch im Knust, ist sozusagen vorher auf der Bühne, hatten wir auch schon in der ersten Stunde hier im Programm. Und auch Public Service Broadcasting, eine ziemlich spannende Band aus England, spielen im Terrace Hill, also im Bunker ganz oben. Und ebenfalls Donnerstag Hauschka im Mojo Club, die richtige Location, obwohl in der St. Pauli Kirche hätte er mir wahrscheinlich besser gefallen, aber die ist dieses Jahr gar nicht dabei, zumindest habe ich nichts gesehen in den Locations, deshalb Hauschka im Mojo Club am Donnerstag von seinem letzten Album Abandoned City, hier sein Track Krakow. Ja, Hauschka vor allem auch live richtig toll anzusehen. Und ja, wer da nicht hingeht, der hat auf jeden Fall was verpasst. Er spielt live am Donnerstag im Mojo Club beim Reeperbahn Festival. Das war alles so am Donnerstag, was dort so läuft am 18.09. Jetzt geht's weiter mit Freitag, den 19. September. Die Blood Red Shoes sind auf der Bühne im Übel und Gefährlich. Kennt ihr alle, muss ich nicht spielen, denke ich. Aber die nächste Band, Bring the Morning On, kommen aus Schweden, machen schönsten Singer-Songwriter-Folk und spielen in der Hasenschaukel, dort um 20 Uhr auf der Bühne. Hier kommt ihr Track 42. Die machen klassischen amerikanischen Folk, kommen aber aus Schweden und spielen am Freitag in der Hasenschaukel. Ebenfalls Freitag im Mundu sind The Acid zu Gast. Auch das dürfte ziemlich spannend werden. Die Band, ich glaube, hat gerade erst gespielt beim Dogville Festival, aber sind so angesagt gerade, dass sie gerne auch ein zweites Mal in Hamburg spielen können. Die Band um Rye X hat ja mit Liminal vor kurzem eine großartige Platte rausgebracht, davon hier der Track Creeper und die wie gesagt live am Freitag beim Reeperbahn Festival. breathing soft. I wanna know you like you gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. Mit Creeper. Die Band spielt live am Freitag, den 19.09. im Mundu beim Reeperbahn Festival. Und ja, gleich um die Ecke Angie's Nightclub. Da ist Holly Cook zu Gast. Die Dame macht gerne mal Coverversionen und präsentiert das manchmal auch in so einem Dub-Style. Hier, ja, ein Track von ihr, Walking in the Sand. Sie, wie gesagt, am Freitag, den 19.09. zu Gast im Angie's Nightclub. Walking in the Sand. Hört man ein bisschen die Möwen im Hintergrund kreischen. Das war Holly Cook, der Track von ihrem Debütalbum. Letztes Jahr erschien eine neue Platte draußen, die ich leider noch nicht gehört habe, aber ich glaube, das ist musikalisch relativ ähnlich. Übrigens, sie ist die Tochter des ehemaligen Sex Pistols Schlagzeugers Paul Cook und macht auch Musik, spielt am Freitag in Angie's Nightclub. Auch immer schön beim Reeperbahn Festival, also Locations zu gehen, wo man sonst nicht reingeht. Angie's Nightclub gehört auch dazu, zumindest bei mir persönlich. Eigentlich ein ganz netter Laden, aber nicht meine Baustelle, was so Musik und Dresscode angeht, aber da ist er mal ganz schick oder ganz nett einen Blick reinzuwerfen. Warum auch nicht, ne? Die John Steel Singers spielen auch, gab es in der ersten Stunde zu hören. Die Band aus Brisbane spielt sogar zweimal am Freitag. Einmal Molotow, schon nachmittags um 3:45 und dann nochmal abends im Grünen Jäger. Also einige Bands treten auch mehrmals auf. Ganz gut für euren persönlichen Zeitplan. Falls sich was überschneidet, habt ihr die Chance, vielleicht einmal an einer Location die Band zu sehen. Im Mundu am Freitagabend sind Sylvain Esso zu Gast aus Kanada, haben gerade erst auch vor kurzem eine Platte veröffentlicht, die ziemlich gut klang, wie ich fand. Hier kommt ihr Track Dress. We come to grips with our wrists. We come to sound with our mouth. We sing of what we think we know. Motherfire, skin and flood. And we move just like the birds. Moving amidst the other birds. And we move just like the fish. Rolling away from larger. And I know I'm projecting the line I'm lacking. But oh, you look like a morning star. To see who we are. And I know you're projecting the lie you're lacking. But oh, you look like a morning star. Just see who we are. You look good in the west, see how you clap those hands. You look good in the south, see how you use your mouth. You look good in the east, our elbows and knees. To the honey dipper, to the salt shifter. I feel 7SO hörten wir mit Dress. Die Band aus Kanada spielt am Freitag im Mundu beim Reeperbahn Festival. Ebenfalls Vin Blanc, / White Wine, zu Gast in der Hasenschaukel am Samstag. Das Projekt von Joe Hagee, den kennt man von Bands wie den 31 Knots oder Two Fawning, also ziemlich gestandener Musiker, hier mit einem neuen Soloprojekt. Auf jeden Fall auch sehenswert und hörenswert. Sein Track heißt Glassy Eyes. White Wine. Joe Hagee mit seiner neuesten Band oder wahrscheinlich auch Solo dann auf der Bühne in der Hasenschaukel am Samstag. Freitag spielt er den 19.09. in der Hasenschaukel. Am Samstag geht es weiter, den 20.09. mit einigen Konzerten. Zum Beispiel Bored Nothing, Projekt von Fergus Miller, so ein DIY-Musiker aus Australien. Der hat letztes Jahr, glaube ich, sein Debütalbum veröffentlicht, einfach nur selbst betitelt. Und er spielt live im Grünen Jäger am Samstag. Von ihm hier der Track Bliss. Thank you.

Radio hieß dieser Song von Dark Horses. Die Band aus England spielt im Kaiserkeller am Samstag, den 20.09. im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Viel, viel mehr Bands spielen natürlich noch live in diesen 4 Tagen in Hamburg rund um St. Pauli und diversen Clubs und anderen Etablissements. Und ja, zum Beispiel noch ein besonderer Tipp: am Samstag Viv Albertine oder Albertine liest im Imperialtheater. Sie ist Mitglied von den Slits, ganz alte Punkband aus USA kamen die, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Liest im Imperialtheater, hat gerade eine Autobiografie geschrieben, die ganz toll sein soll. Also es gibt viel mehr als Musik, es gibt Kunst, es gibt ganz viele Diskussionspanels, es gibt ganz viele Lesungen. Das Programm detailliert, auch das zeitliche, wann, wo, was, wieso, könnt ihr nachlesen auf der Homepage reeperbahnfestival.com, müsste das, glaube ich, sein. Die ist ein bisschen unübersichtlich, wie ich finde. Es gibt auch Apps dazu für die Digital Natives unter euch, die sind teilweise tatsächlich in diesem Fall dann besser. Ja, schaut einfach mal. Ich finde das Reeperbahn-Festival eigentlich eine ganz gute Einrichtung. Was ich nicht so toll finde, ist, dass in den Wochen vorher nichts in Hamburg stattfindet, nichts Großes zumindest. Viele, viele Sachen machen in der Zeit an Bogen um Hamburg und man hat das Gefühl, dass ein Vakuum entsteht, was Konzerte betrifft, die dann erst wieder zum Reeperbahn-Festival wirklich nach Hamburg kommen. Und das finde ich ein bisschen doof, muss ich sagen. Auch das Line-Up dieses Jahr finde ich schwächer als in dem Jahr davor. Und es gibt echt nur 3, 4, 5 Sachen, die ich mir angucken würde von den, weiß ich nicht, 200 Programmpunkten, die da sind. Das ist schon relativ schwach, wie ich finde. Ansonsten ist im Prinzip nicht schlecht, keine großen Namen zu nehmen, keine großen Bands nach Hamburg zu bringen, sondern wirklich kleine Clubs, kleine Bands, Unbekannte, die man entdecken kann, aber ich finde dann die Qualität wirklich ein bisschen eher mau, muss ich sagen. Also wie gesagt, 5, 6 Sachen, die dabei sind, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde, aber ansonsten dafür extra ein Ticket zu kaufen, lohnt sich eigentlich fast kaum, muss ich sagen. Ist ja auch nicht ganz günstig, das Ganze. So, ich habe noch einen Tipp, der nicht im Rahmen des Reeperbahn Festivals stattfindet, und zwar im Westwerk am Samstag gibt es Musik von Data Shock. Die machen Musik so Richtung Krautrock, Embryo, ähnliches Artverwandtes wird dort live zu hören sein. Nebenbei auch noch da am Start sind Jetztmann und Pretty Lightning und Datashock. Die kommen irgendwo aus, weiß ich gar nicht, wo kommen die her? Irgendwo aus Süddeutschland auf jeden Fall. Von ihrem Album Keine Oase in Sicht. Hier der Track Her mit dem Kelch. Das hier muss es sein. Wie gesagt, das Ganze im Westwerk für die Krautrock-Fans unter euch und die Reeperbahn-Festival-Verweigerer natürlich auch.